Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Wer von euch kann mir sagen, was am Wochenende endlich wieder ist? Na, Trainer, da ist Framstag bei Penny. Nein, Lukas, Europameisterschaft, unser erstes Spiel. Und irgendwann im Laufe des Turniers kommt sicherlich auch wieder die Frau Merkel hier zu uns in die Kabine. Na, und dann Bierdusche. Eben nicht, Lukas, genau darüber wolltet mir heute reden. Oh, dann benehmet mir uns. Ja, dann kommen nämlich noch andere wichtige Leute, ja, so wie gleich zum Beispiel. So, da kommt der Lothar Matthäus, der uns bei der Organisation hilft. Hallo, hier ist ein Lothar Matthäus. Das kann ich sehen, ja. Hast du denn alles klar gemacht soweit? Ja gut, ich sage mal, du schon ein paar Nummern von ein paar Mädels haben tun, aber längst nicht von allen. Ich werde hier noch bekloppt. Jetzt greift du wieder nur Französinnen an, ja. Wir planen hier einen riesigen Empfang, wenn die Kanzlerin kommt und der Beckenbauer und die Leute vom DFB. Ja, du solltest nur Schnittchen organisieren. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich kann dir ja gerade mal die Fotos zeigen tun. Hast du die Schnittchen etwa fotografiert? Klar, guck mal hier. Die Chantal, 22. Ja, hier ist die Aurélie, 19 Jahre alt. Ja, und dann habe ich noch die... Herrgott, du hättest keine Schnittchen aufreißen sollen. Ja, du hättest nur welche bestellen müssen. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Da hätte ich mir einen Haufen Arbeit sparen tun können. Ihr habt doch die Nummern von jedem Escort-Service in Paris. Schnittchen im Sinne von Häppchen. Oh, heiliges Mauldäschle. Je suis Jürgi.